Abschnitt 1 aus David Copperfield Band 6. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. David Copperfield, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. 32. Kapitel, der Anfang einer langen Reise. Was mir natürlich ist, ist wahrscheinlich auch bei vielen anderen natürlich, und deshalb scheue ich mich gar nicht zu sagen, dass ich Steerforth niemals mehr geliebt habe als zu der Zeit, wo alle Bande, die mich an ihn knüpften, gelöst waren. In dem bitteren Schmerz, den mir das Erkennen seiner Unwürdigkeit verursachte, dachte ich mehr an seine glänzenden Eigenschaften, fühlte ich mehr alles, was Gutes in ihm war, ließ ich den Seiten, die ihn zu einem tüchtigen großen Mann hätten machen können, mehr Gerechtigkeit widerfahren als damals, wo ich ihn am innigsten liebte. So schmerzlich es mich berührte, unbewusst sein Mitschuldiger zu sein, glaube ich doch kaum, dass ich imstande gewesen wäre, ihm ins Angesicht einen Vorwurf zu machen. So sehr würde ich ihn noch geliebt haben, obwohl er mich nicht mehr bezauberte. So teuer würde mir das Andenken meiner Liebe zu ihm gewesen sein, dass ich seiner immer noch gedachte, wie eines Freundes, nur dass ich niemals glaubte, wir würden je wieder zusammenkommen. Diesen Gedanken hegte ich nie. Wie er fühlte ich, dass zwischen uns beiden alles zu Ende war. Wie er an mich zurückdachte, habe ich nie erfahren. Wahrscheinlich leicht und oberflächlich genug, aber ich dachte an ihn wie an einen teuren Freund, der gestorben ist. Ja, Steerforth, der du lange von dem Schauplatz dieser Geschichte abgetreten bist, mein Schmerz tritt vielleicht unwillkürlich gegen dich vor dem ewigen Gericht als Zeuge auf, aber mein Zorn oder meine Vorwürfe gewiss nie. Die Kunde von dem Geschehenen verbreitete sich bald durch die Stadt, so dass ich, wie ich am nächsten Morgen durch die Straßen ging, die Leute vor ihren Türen davon sprechen hörte. Viele sprachen sehr bitter über sie, wenige über ihn, aber gegen ihren zweiten Vater und ihren Geliebten machte sich bloß ein Gefühl bemerklich. Überall zeigte sich eine Achtung vor ihrem Schmerz, die voller Zartgefühl und Rücksicht war. Die Fischer blieben fern, wenn die beiden am frühen Morgen langsam am Strande auf- und abgingen und stellten sich in Gruppen zusammen und unterhielten sich voller Mitleid miteinander. Ich fand sie auf dem Strande dicht am Meere. Man konnte leicht erraten, dass sie die ganze Nacht über nicht geschlafen hatten, selbst wenn mir Peggotty nicht gesagt hätte, dass sie noch bei Tagesanbruch beieinander gesessen hätten. Sie sahen sehr ermattet aus, und mir erschien Mr. Peggotty mehr gebeugt worden zu sein in einer Nacht als in den vielen Jahren, seitdem ich ihn kannte. Aber sie waren beide so ruhig wie das Meer, das jetzt ohne Wellenschlag unter einem dunklen Himmel dalag, aber leise bewegt war, als ob es im Schlummer atmete und am Horizont mit einem Streif silberhellen Lichtes von der unsichtbaren Sonne beleuchtet wurde. »Wir haben uns viel besprochen über das, was zunächst zu tun und zu lassen ist«, sagte Mr. Peggotty zu mir, nachdem wir eine Weile lang stillschweigend nebeneinander hergeschritten waren, »aber wir sehen jetzt unsere Wege klar vor uns.« Ich warf zufällig einen Blick auf Ham, der jetzt auf den fernen Sonnenschimmer auf dem Meere hinausblickte, und ein entsetzlicher Gedanke beschlich mich. Nicht, dass sein Gesicht voller Ingrimm gewesen wäre. Ich konnte nur den Ausdruck finsterer Entschlossenheit darin erkennen, dass, wenn er jemals Steerforth begegnen sollte, er ihn töten würde. »Meine Pflicht hier ist getan«, sagte Mr. Peggotty. »Ich will«, er musste vor Bewegung innehalten, aber er fuhr mit festerer Stimme sogleich wieder fort, »ich will sie suchen. Das ist meine Pflicht von nun an in alle Ewigkeit.« Er schüttelte mit dem Kopf, als ich ihn frug, wo er sie sehen wollte und ob er morgen nach London zu gehen beabsichtigte. Ich sagte ihm, ich sei heute nicht abgereist, um ihm vielleicht noch Dienste leisten zu können, aber ich sei bereit zu reisen, wenn er es wünschte. »Ich werde Sie begleiten«, erwiderte er, »und wenn es Ihnen recht ist, morgen.« Wir gingen wieder stillschweigend nebeneinander her. »Ham«, fuhr er fort, »wird seine jetzige Arbeit fortsetzen und mit meiner Schwester zusammenwohnen. Das alte Boot dort...« »Wollen Sie das Boot verlassen, Mr. Peggotty?« unterbrach ich ihn. »Mein Platz ist dort nicht mehr, Master Davy«, erwiderte er, »und wenn jemals ein Boot unterging, seitdem die Nacht über der Tiefe schwebte, ist dieses untergegangen. Aber nein, Sir, nein, ich will nicht sagen, dass es verlassen werden soll, ganz und gar nicht.« Wir gingen wieder stumm ein Stück zusammen weiter, bis er sagte, »Ich wünsche, dass es Tag und Nacht, Sommer und Winter so aussehen soll, wie es immer ausgesehen hat, seitdem sie es zuerst kennenlernte. Wenn sie jemals zurückkehren sollte, soll das alte Haus nicht aussehen, als ob es sie zurückwiese, sondern soll sie verlocken, immer näher und näher zu kommen und vielleicht draußen aus dem Wind und dem Regen durch das alte Fenster mit einem Gruß nach dem alten Sitze neben dem Feuer zu blicken. Und wenn sie dann vielleicht niemand anders darin sieht als Mrs. Gummidge, so fasst sie sich vielleicht ein Herz und tritt zitternd ein und legt sich vielleicht hin auf ihr altes Bett und lässt ihr müdes Haupt ausruhen, wo sie einmal so fröhlich war.« Ich konnte ihm nicht antworten, obgleich ich es versuchte. »Jede Nacht«, sagte Mr. Peggotty, »muss das Licht in dem alten Fenster stehen, damit es ihr sagt, wenn sie es jemals wieder erblickt, komm zurück, mein Kind, komm zurück. Wenn es jemals an der Tür deiner Tante klopft, Ham, und besonders wenn es leise klopft, nach Dunkelwerden, so geh du nicht hinaus, sie, nicht du, darf mein gefallenes Kind sehen.« Er ging ein wenig vor uns voraus, und ich warf unter der Zeit einen Blick auf Ham und bemerkte noch denselben Ausdruck auf seinem Gesicht und sah, wie seine Augen sich immer noch auf das ferne Licht hefteten. Ich fasste ihn am Arm. Zweimal rief ich ihn beim Namen, so laut, wie man einen Schlafenden zu wecken sucht, ehe er auf mich achtete. Als ich ihn endlich frug, womit sich seine Gedanken so eifrig beschäftigten, gab er zur Antwort, »Mit dem, was vor mir ist, Master Davy, und dort droben.« »Mit dem Leben, das vor euch ist, meint ihr?« Er hatte mit der Hand nach dem Meere gedeutet. »Ja, Master Davy, ich weiß nicht recht, wie es ist, aber von dort drüben scheint es mir zu kommen. Das Ende, meine ich.« Und er sah mich an, als ob er wachte, aber mit demselben entschlossenen Gesicht. »Welches Ende?« frug ich, noch ganz beherrscht von der Befürchtung, die ich früher aussprach. »Ich weiß es nicht«, sagte er nachdenklich. »Ich dachte eben nach, dass der Anfang von allem hier war. Und nun ist das Ende da. Aber nun ist's fort. Master Davy«, setzte er hinzu, wohl auf die besorgten Blicke, mit denen ich ihn maß Bezug nehmend, »Sie brauchen sich nicht vor mir zu fürchten. Aber mir ist es so wirr im Kopfe. Ich weiß nicht, was ich denken soll.« Da Mr. Peggotty jetzt stillstand, damit wir ihn einholten, so schwiegen wir. Aber die Erinnerung an diese Szene und meine Besorgnisse dabei traten mir von Zeit zu Zeit wieder vor die Seele, bis das unerbittliche Ende zu seiner Zeit kam. Ohne es zu wissen, näherten wir uns dem alten Boot und traten hinein. Mrs. Gummidge, die nicht mehr in ihrer Ecke grämelte, war emsig mit dem Frühstück beschäftigt. Sie nahm Mr. Peggotty den Hut ab, stellte ihm seinen Stuhl hin und sprach so sanft und hübsch zu ihm, dass ich sie kaum wiedererkannte. »Guter Daniel«, sagte sie, »du musst essen und trinken und dich aufrecht erhalten, denn sonst kannst du nichts tun. Hier, versuch's, lieber Daniel, und wenn ich dich mit meinem Geklatsch störe, so sag's nur, lieber Daniel, und ich sage kein Wort mehr.« Als sie das Frühstück aufgetragen hatte, setzte sie sich an das Fenster, wo sie sich emsig mit dem Ausbessern einiger Hemden und anderer Kleider für Mr. Peggotty beschäftigte und sie hernach sorgfältig zusammenlegte und in einen alten Reisesack von Wachstuch, wie ihn die Matrosen tragen, packte. Unterdessen fuhr sie in derselben ruhigen Weise fort zu sprechen. »Immer und zu jeder Zeit, Daniel«, sagte Mrs. Gummidge, »werde ich hier sein, und alles soll so eingerichtet werden, wie du es wünschest. Es wird mir sauer werden, aber ich werde viele, viele Male an dich schreiben und meine Briefe an Master Davy schicken. Vielleicht schreibst du auch an mich und erzählst mir, wie du dich auf deiner einsamen Reise befindest.« »Es wird dir recht einsam hier vorkommen«, sagte Mr. Peggotty. »Nein, nein, Daniel«, gab sie zur Antwort. »Gewiss nicht. Kümmere dich nicht um mich. Ich werde genug zu tun haben, um für dich das Haus in Ordnung zu halten, bis du zurückkehrst oder bis jemand anders wiederkommt, Daniel. Bei schönem Wetter werde ich mich draußen vor die Tür setzen wie früher. Und wenn jemand in die Nähe kommen sollte, so soll es schon von weitem sehen, wie die alte Wittfrau immer noch hier aushält.« Wie hatte sich Mrs. Gummidge in der kurzen Zeit verändert? Sie war zu einer anderen Frau geworden. Sie war so willig, sie hatte ein so feines Gefühl für das, was sie sagen sollte und für das, was sie nicht sagen durfte. Sie vergaß so sehr sich selbst und war so rücksichtsvoll gegen den Schmerz der anderen, dass ich sie fast verehren musste. Und was sie an diesem Tage alles zustande brachte! Gar vielerlei Sachen waren von dem Strande herauf und in den Schuppen zu schaffen, wie Ruder, Netze, Segel, Tauwerk, Spieren, Hummerfässer, Ballast und Ähnliches. Und obgleich helfende Hände genug da waren, denn keiner hätte sich geweigert, für Mr. Peggotty zu arbeiten, und alle hätten sich mit der bloßen Bitte für bezahlt gehalten, so wurde sie doch den ganzen Tag nicht müde, die größten Lasten heraufzuschleppen und mit der größten Anstrengung zu tun, was nicht von ihr verlangt wurde. Sie schien ganz vergessen zu haben, über ihr Missgeschick zu klagen. Sie bewahrte eine sich gleichbleibende Heiterkeit, gewiss eine wunderbare Veränderung bei ihrem Charakter. Von Jammern und Wehklagen war gar nicht mehr die Rede. Den ganzen Tag über bis zur Dämmerung zitterte ihre Stimme kein einziges Mal und keine Träne entschlüpfte ihren Augen. Aber als sie und ich und Mr. Peggotty allein waren und er aus Erschöpfung eingeschlafen war, da fing sie an, leise zu schluchzen und zu weinen und führte mich an die Tür und sagte: »Ach, Master Davy, bleiben Sie dem armen lieben Manne ein Freund.« Dann lief sie sogleich hinaus, um sich das Gesicht zu waschen, damit er, wenn er aufwachte, nichts von ihrer Bewegung merken sollte. Als ich abends fortging, ließ ich sie als die Stütze und den Stab Mr. Peggottys in seinem Schmerze zurück, und ich konnte nicht genug über die Lehre, die ich aus Mrs. Gummidge zog, und die neue Erfahrung, mit der sie mich bereicherte, nachdenken. Es war zwischen 9 und 10 Uhr, als ich in trübem Nachdenken durch die Stadt spazierend vor Mr. Omers Tür ankam. Mr. Omer hatte es sich so sehr zu Herzen genommen, wie mir seine Tochter erzählte, dass er den ganzen Tag sehr gedrückt gewesen war und sich ohne seine Pfeife zu Bett gelegt hatte. »Ein falsches, schlechtes Mädchen«, sagte Mrs. Joram. »Sie hat nie etwas Gutes an sich gehabt.« »Sagen Sie das nicht«, erwiderte ich, »Sie meinen es nicht so.« »Ja, ich meine es so«, rief Mrs. Joram ärgerlich. »Nein, nein«, sagte ich. Mrs. Joram warf den Kopf zurück und wollte sehr scharf und ärgerlich sein, aber sie konnte es nicht über ihr sanfteres Ich gewinnen und fing an zu weinen. Ich war damals freilich noch jung, aber ihre Weichheit tat mir wohl, und es kam mir vor, als ob sie ihr, der tugendhaften Gattin und Mutter, recht sehr gut stünde. »Was wird sie nur anfangen?« schluchzte Minnie. »Wo wird sie hingehen? Was wird aus ihr werden? Oh, wie konnte sie so schlimm handeln gegen sich selbst und gegen ihn?« Ich gedachte der Zeit, wo Minnie ein junges und hübsches Mädchen gewesen, und es freute mich, dass sie sich ebenfalls so gefühlvoll daran erinnerte. »Meine kleine Minnie ist eben eingeschlafen«, sagte Mrs. Joram, »selbst im Schlafe schluchzte nach Emilien. Den ganzen Tag hat die kleine Minnie beständig geweint und mich immer und immer wieder gefragt, ob Emily ein schlechtes Mädchen sei. Was kann ich zu ihr sagen, nachdem Emily ihr gestern Abend ein Band von ihrem Halse umgebunden und ihren Kopf neben sie auf das Kissen legte, bis sie einschlief? Meine kleine Minnie hat jetzt noch das Band um den Hals. Es sollte vielleicht nicht sein, aber was soll ich tun? Emily ist recht schlecht, aber sie hatten sich einander so gern und das Kind weiß von nichts.« Mrs. Joram fühlte sich so unglücklich, dass ihr Mann herauskam, um sie unter seine Obhut zu nehmen. Ich verließ sie, um zu Peggotty zu gehen, und fühlte mich viel trüber gestimmt, als ich bis jetzt gewesen war. Die gute Peggotty war trotz der Bekümmernis und der schlaflosen Nächte der letzten Zeit bei ihrem Bruder geblieben, wo sie die Nacht zubringen wollte. Eine alte Frau, die in den letzten Wochen, wo Peggotty die Wirtschaft nicht hatte besorgen können, angenommen worden war, war außer mir allein noch im Hause. Da ich ihrer nicht bedurfte, schickte ich sie sehr zu ihrer Zufriedenheit zu Bett und setzte mich eine Weile lang vor das Küchenfeuer, um über das Geschehene nachzudenken. In meine Vorstellungen mischte sich das Sterbebett des seligen Barkis ein, und ich schwamm mit der Ebbe hinaus in die Ferne, in die heute Morgen Ham so seltsam hinausgeblickt hatte, als mich ein Klopfer an der Tür aus meinem Nachsinnen weckte. Es war ein Klopfer an der Tür, aber mit diesem wurde nicht geklopft. Der Schall ging von einer Hand aus und tief unten an der Tür, als ob er von einem Kinde herrührte. Es überraschte mich, als ob es das Klopfen eines Bedienten einer vornehmen Herrschaft gewesen wäre. Ich machte die Tür auf und sah zu meinem Erstaunen anfangs unter mir weiter nichts als einen großen Regenschirm, der allein zu laufen schien, aber gleich darauf entdeckte ich Miss Moucher darunter. Ich hätte das kleine Geschöpf wahrscheinlich nicht sehr freundlich empfangen, wenn sie, als sie ihren Regenschirm weglegte, den sie mit der größten Mühe nicht zumachen konnte, das fidele Gesicht gezeigt hätte, welches bei unserem vorigen Zusammentreffen einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht hatte. Aber als sie zu mir heraufsah, war ihr Gesicht so ernst, und als ich sie von dem Regenschirm erlöst hatte, rang sie die kleinen Hände so betrübt, dass ich weicher gegen sie wurde. »Miss Moucher«, sagte ich, nachdem ich auf die leere Straße hinausgesehen hatte, ohne recht deutlich zu wissen, was ich noch zu erblicken erwartete, »wie kommen Sie hierher? Was gibt's?« Sie winkte mir mit ihrem kleinen rechten Arme, ihr den Regenschirm zuzumachen, und ging rasch an mir vorbei in die Küche. Als ich die Tür zugemacht hatte und ihr den Regenschirm in der Hand gefolgt war, saß sie schon auf der Ecke des Kamingitters im Schatten des Teekessels und schaukelte sich hin und her und rieb sich ihre Hände auf den Knien, als ob sie Schmerzen litte. In meiner Einsamkeit ganz beunruhigt über diesen ungewöhnlichen Besuch rief ich abermals aus: »Aber ich bitte Sie, Miss Moucher, was gibt's denn? Sind Sie krank?« »Liebes, gutes Kind«, erwiderte Miss Moucher und drückte beide Hände auf ihr Herz, »ich bin hier krank, sehr krank. Schon der Gedanke, dass es dahin kommen musste, während ich es doch hätte wissen und verhüten können, wenn ich nicht eine leichtsinnige Närrin gewesen wäre.« Wieder schaukelte sich ihr großer Hut, der mit ihrer Gestalt in gar keinem Verhältnis stand, mit ihrem kleinen Körper vorwärts und rückwärts, während ein riesenhafter Hut an der Wand Takt mit ihr hielt. »Es überrascht mich, Sie in so leidenschaftlicher und ernster Stimmung zu sehen«, fing ich an, als sie mich unterbrach. »Ja, so ist's immer«, sagte sie. »Sie wundern sich alle, diese leichtsinnigen jungen Leute, die hübsch ausgewachsen sind, dass ein kleines Ding wie ich bin noch Gefühl hat. Sie brauchen mich wie ein Spielzeug, gebrauchen mich zu ihrer Erheiterung, werfen mich weg, wenn sie meiner müde sind, und wundern sich, dass ich mehr Gefühl habe als ein Schaukelpferd oder ein hölzerner Soldat. Ja, so ist ihre Art, so ist sie immer gewesen. Das ist vielleicht bei anderen so, entgegnete ich, aber ich versichere sie bei mir nicht. Vielleicht sollte es mich gar nicht wundern, dass ich sie in dieser Aufregung sehe, ich kenne sie zu wenig. Ohne es mir zu überlegen, sagte ich, was ich dachte. »Was kann ich tun?« entgegnete die Kleine, indem sie aufstand und mir ihre Arme zeigte. »Sehen Sie, was ich bin, war mein Vater und sind meine Schwester und mein Bruder noch. Seit vielen Jahren, Mr. Copperfield, habe ich den ganzen Tag lang auf das Angestrengteste für die Schwester und den Bruder gearbeitet. Ich muss leben, ich tue niemandem etwas zuleide. Wenn es so leichtsinnige oder böse Menschen gibt, die Scherz mit mir treiben, was bleibt mir dann anderes übrig, als auch mit mir und mit ihnen und mit allen übrigen Scherz zu treiben? Wessen Fehler ist das, wenn ich dies manchmal tue? Mein Fehler? Nein, Miss Mouchers Fehler gewiss nicht, bemerkte ich. Wenn ich mich gegen ihren falschen Freund empfindlich gezeigt hätte, fuhr die Kleine fort und schüttelte mit vorwurfsvollem Ernst mit dem Kopfe, glauben Sie mir, dass er mich jemals empfohlen oder mir geholfen hätte? Wenn sich die kleine Moucher, die sich nicht selber gemacht hat, junger Herr, an ihn oder seinesgleichen in ihrem Unglück gewendet hätte, glauben Sie, dass er auf ihr Stimmchen gehört hätte? Die kleine Moucher müsste ebenso gut leben, wenn sie die dümmste und malitiöseste aller Zwerginnen wäre. Aber sie könnte es nicht, nein. Sie könnte nach Brot und nach Butter pfeifen, bis sie von der Luft stürbe. Miss Moucher setzte sich wieder auf das Kamingitter, zog ihr Taschentuch heraus und wischte sich die Augen. »Danken Sie Gott für mich, wenn Sie ein gutes Herz haben, wie ich wohl glaube«, sagte sie, »dass ich mit all meinem drückenden Bewusstsein doch heiter sein und alles ertragen kann. Ich wenigstens danke Gott, dass ich meinen Weg durch die Welt finden kann, ohne jemandem verbunden zu sein, dass ich als Vergeltung für alles, was mich andere aus Leichtsinn oder Eitelkeit leiden lassen, mit nichtigen Scherzen antworten kann. Wenn ich über meine Mängel nachdenke, so gereicht es nur mir zum Nutzen und anderen nicht zum Schaden. Wenn ich euch Riesen als Spielzeug diene, so geht zärtlich mit mir um.« Miss Moucher steckte das Taschentuch wieder ein, sah mich sehr aufmerksam an und fuhr dann fort. »Ich sah sie soeben auf der Straße. Sie können sich denken, dass ich sie mit meinen kurzen Beinen und meinem kurzen Atem nicht einholen konnte, aber ich erriet, woher sie kamen und ging ihnen nach. Ich war schon heute einmal hier, aber die gute Alte war nicht zu Hause. Kennen Sie sie?« frug ich. »Ich kenne sie nicht persönlich, habe aber von Omer und Joram oft von ihr gehört«, gab sie zur Antwort. »Ich war heute früh um 7 dort. Wissen Sie noch, was Steerforth damals, wo ich sie zuerst im Gasthof sah, von diesem unglücklichen Mädchen sagte?« Der große Hut auf Miss Mouchers Kopf und der noch größere Hut an der Wand schaukelten sich wieder hin und her, als sie diese Frage stellte. Ich erinnerte mich noch recht gut an das, wovon sie sprach, denn es war mir heute schon oft eingefallen. Das sagte ich ihr. »Möge der Urheber alles Bösen ihn verwirren«, sagte die kleine Alte und hob ihren Zeigefinger warnend vor ihren funkelnden Augen in die Höhe, »und 10-mal mehr noch diesen Bösen bedienten, aber ich glaubte, sie hätten sich in sie verliebt.« »Ich?« wiederholte ich. »Kind, Kind, ihr Mächte des blinden Unglücks«, rief Miss Moucher und rang ungeduldig die Hände, »warum flossen sie so über von ihrem Lobe und wurden so rot und so verlegen?« Ich konnte mir nicht verhehlen, dass ich dies getan hatte, obgleich aus ganz anderem Grunde, als sie glaubte. »Was wusste ich?« sagte Miss Moucher und zog ihr Taschentuch heraus und stampfte immer mit dem Fuß auf den Boden, wenn sie es mit beiden Händen an die Augen brachte. »Er schmeichelte ihnen und redete ihnen zur Liebe, wie ich wohl sah, und sie waren wie weiches Wachs in seinen Händen. Hätte ich nur eine Minute das Zimmer verlassen, als sein Bedienter mir sagte, dass die junge Unschuld, so nannte er sie, und Sie können ihn in Zukunft die alte Sünde nennen, sich in ihn verliebt hätte, und dass sie leichtsinnig sei und ihn gern habe, aber sein Herz sei entschlossen, dass es zu nichts Schlimmem komme, mehr um ihret als um des Mädchens willen, dass sie deshalb in Yarmouth wären. Musste ich Ihnen nicht glauben? Ich sah, wie Steerforth, wie zu ihrer Beruhigung das Mädchen lobte. Sie nannten zuerst ihren Namen. Sie gaben zu, dass sie früher einer ihrer Bewunderer gewesen wären. Sie wurden abwechselnd rot und blass, wenn ich von ihr sprach. Konnte ich etwas anders denken, als dass sie ein junger Libertin wären, dem nur die Erfahrung fehlte und in Hände die Erfahrung genug hatten und sie nötigenfalls zu ihrem eigenen besten Leiden konnten gefallen wären? Oh, Sie befürchteten, ich möchte der Wahrheit auf den Grund kommen, rief Miss Moucher aus, die jetzt von dem Kamingitter aufstand und die kurzen Arme gen Himmel gestreckt in tiefem Schmerz in der Küche auf und abging, weil ich ein kleines, schlaues Ding bin. Ich muss wohl schlau sein, wenn ich überhaupt durch die Welt kommen will. Und sie führten mich ganz und gar hinters Licht und gaben mir an das arme Mädchen einen Brief mit, der sicherlich nur eine Einführung für Littimer war, welcher nachher bloß deshalb hier zurückblieb. Ich musste vor der Enthüllung solcher Perfidie verstummen und konnte daher bloß Miss Moucher ansehen, wie sie, bis sie außer Atem kam, in der Küche auf und abging. Dann setzte sie sich wieder auf das Kamingitter, wischte sich wieder die Augen und das Gesicht und schüttelte lange, lange Zeit mit dem Kopfe, ohne sich zu rühren und ohne ein Wort zu äußern. »Meine Reisen, fuhr sie endlich fort, brachten mich vorgestern Abend nach Norwich. Was ich dort zufälligerweise von ihrem heimlichen Kommen und Gehen, ohne dass sie dabei waren, was mir seltsam vorkam, erfuhr, ließ mich nichts Gutes argwöhnen. Ich setzte mich vorige Nacht in die Landkutsche und bin heute Morgen hier eingetroffen. Zu spät!« Die armen kleinen Moucher war von dem Weinen und Klagen so kalt geworden, dass sie sich auf dem Kamin wieder umdrehte, die kleinen nassen Füße in die Asche steckte, um sie zu wärmen, und still vor dem Feuer saß wie eine große Puppe. Ich saß auf einem Stuhl auf der anderen Seite des Kamins, in trübe Gedanken verloren, und sah manchmal das Feuer und manchmal sie an. »Ich muss jetzt gehen«, sagte sie und stand auf. »Es ist schon spät. Sie trauen mir doch?« Wie ich ihrem durchdringenden Blicke begegnete, konnte ich es nicht über das Herz bringen, ganz offen Ja zu sagen. »Nun, Sie würden mir aber trauen, wenn ich von natürlicher Größe wäre«, sagte sie, indem sie sich von mir über das Gitter helfen ließ und mir betrübt ins Gesicht sah. Ich fühlte, dass darin sehr viel Wahres lag, und schämte mich fast vor mir selbst. »Na, Sie sind noch jung«, sagte sie mit einem Kopfnicken. »Nehmen Sie einen Rat selbst von einem Dreikäse hoch an. Verbinden Sie mit dem Gedanken an körperliche Mängel nie die Voraussetzung von geistigen, wenn Sie nicht ganz guten Grund dazu haben.« Ich hatte ihr jetzt über das Gitter geholfen und sogleich meinen Argwohn überwunden. Ich versicherte ihr, dass ich ihr vollständig glaube und dass wir beide blinde Werkzeuge in arglistigen Händen gewesen wären. Sie dankte mir dafür und sagte, ich sei ein guter Mensch. »Jetzt geben Sie Acht«, rief sie aus, indem sie sich auf dem Wege nach der Tür umdrehte und mich mit emporgehaltenem Zeigefinger schlau ansah. »Ich habe einigen Grund zu glauben. Ich habe hier und da etwas gehört, und meine Ohren sind sehr fein, dass Sie über den Kanal gegangen sind. Wenn Sie jemals einzeln oder zusammen zurückkehren, solange ich am Leben bin, so kann ich Ihnen bei meiner wandernden Lebensweise eher als anderen begegnen. Wenn ich was erfahre, so sollen Sie es auch wissen. Wenn ich einmal etwas für das arme, verführte Mädchen tun kann, so will ich es, so Gott will, getreulich tun. Und für Littimer wäre es besser, wenn ihn ein Bluthund verfolgte anstatt der kleinen Moucher. Ich schenkte, als ich den Blick bemerkte, mit dem sie das eben Gesagte sprach, ihrer letzten Versicherung unbedingten Glauben. »Trauen Sie mir nicht mehr, aber auch nicht weniger zu als einer Frau von natürlicher Größe«, sagte die Kleine und erfasste bittend meine Hand. »Wenn Sie mich jemals nicht so wie jetzt, sondern so, wie Sie mich zuerst kennenlernten, wiedersehen, so merken Sie wohl auf, in welcher Gesellschaft ich mich befinde. Vergessen Sie nicht, dass ich ein hülf- und schutzloses kleines Geschöpf bin. Stellen Sie sich mich vor mit einem Bruder und einer Schwester, die mir ähnlich sind und mit denen ich abends nach geschehener Arbeit beisammen bin. Vielleicht werden Sie sich dann nicht so sehr wundern, dass ich auch ernst und bekümmert sein kann. Gute Nacht.« Ich gab Miss Mauser mit einer ganz anderen Meinung von ihr, als ich früher hatte, die Hand und machte ihr die Tür auf, um sie hinauszulassen. Es war keine Kleinigkeit, den großen Regenschirm in die Höhe und in ihrer Hand in das gehörige Gleichgewicht zu bringen, aber es gelang mir endlich und ich sah ihn durch den Regen die Straße hinabschwanken, ohne dass man im Mindesten merkte, dass jemand darunter war, außer wenn ein ungewöhnlich starker Guss aus einer Dachrinne ihn aus dem Gleichgewicht brachte und Miss Moucher im angestrengten Bemühen, ihn wieder aufzurichten, erblicken ließ. Nach zwei oder drei Ausfällen zu ihrer Unterstützung, die durch das Weiterschwanken des Regenschirms unnütz wurden, ehe ich ihn erreichen konnte, begab ich mich wieder in das Haus, ging zu Bett und schlief bis zum Morgen. Früh kamen Mr. Peggotty und meine alte Amme zu mir und wir gingen zusammen nach dem Landkutschenbüro, wo Mrs. Gummidge und Ham auf uns warteten. »Master Davy«, flüsterte Ham, nachdem er mich beiseite gezogen, während Mr. Peggotty sein Gepäck im Wagen unterbrachte. »Es ist ganz aus mit ihm. Er weiß nicht, wo er hingeht. Er weiß nicht, was er zu erwarten hat. Er tritt eine Reise an, die sein Leben lang dauern wird. Da gebe ich Ihnen mein Wort drauf, bis er findet, was er sucht. Ich weiß, Sie werden sein Freund bleiben, Master Davy.« »Gewiss«, sagte ich und schüttelte Ham herzlich die Hand. »Ich danke Ihnen, lieber Herr. Noch eins, ich habe gute Arbeit, das wissen Sie ja, Master Davy, und weiß nicht, was ich mit meinem Verdienst anfangen soll. Jetzt ist mir das Geld von keinem Nutzen mehr. Wenn ich es für ihn auslegen kann, wird mir die Arbeit leichter werden, obgleich Sie deshalb nicht denken dürfen«, und er sprach dies sehr ruhig und gelassen aus, »dass ich nicht immer wie ein tüchtiger Kerl arbeiten und tun werde, was in meinen Kräften steht.« Ich sagte ihm, ich sei davon überzeugt, und ich deutete sogar auf die Möglichkeit hin, dass er einstmals das einsame Leben, an das er jetzt natürlicherweise nur allein dächte, aufgeben werde. »Nein«, sagte er und schüttelte den Kopf, »damit ist vorbei bei mir. Niemand kann den Platz ausfüllen, der leer ist. Aber Sie werden es von dem Gelde nicht vergessen, denn immer wird bei mir etwas für ihn da sein.« Ich machte ihm bemerklich, dass Mr. Peggotty ein sicheres, wenn auch bescheidenes Einkommen von der Hinterlassenschaft seines verstorbenen Schwagers beziehe, aber versprach ihm zugleich seinen Wunsch zu erfüllen. Dann nahmen wir voneinander Abschied. Selbst jetzt kann ich nicht ohne Schmerz an seine bescheidene Fassung und seinen tiefen Kummer zurückdenken. Ziemlich schwer würde es mir werden, wenn ich beschreiben sollte, wie Mrs. Gummidge neben dem Wagen herlief und durch die Tränen, die sie zurückzuhalten versuchte, nichts sah als Mr. Peggotty und mit den in entgegengesetzter Richtung gehenden Leuten zusammenrannte. Deshalb will ich sie lieber verlassen, wie sie sich auf der Türstufe eines Bäckers niedersetzte, ganz außer Atem, den Hut bis zur Formlosigkeit zerdrückt und mit einem Schuh, denn der andere war in ziemlicher Ferne auf dem Pflaster, zurückgeblieben. Als wir unser Reiseziel erreicht hatten, war unser erster Weg nach einer kleinen Wohnung für Peggotty, wo ihr Bruder schlafen konnte. Wir waren so glücklich, bald eine passende, nicht allzu weit von meiner Wohnung zu finden. Als wir eingemietet waren, kaufte ich etwas kaltes Fleisch in einem Speisehause und nahm meine Reisegefährtin mit nach Hause zum Tee. Ein Schritt, der, wie ich zu meinem Bedauern sagen muss, durchaus nicht Mrs. Crabs Billigung fand. Ich muss jedoch zur Erklärung ihres Gemütszustandes erwähnen, dass sie sich sehr gekränkt fühlte, als Peggotty, bevor sie 10 Minuten bei mir gewesen war, ihr Witwenkleid aufschürzte und mein Schlafzimmer auszukehren anfing. Das betrachtete Mrs. Crupp als eine Freiheit, die sich meine Begleiterin nahm, und eine Freiheit, sagte sie, werde sie nie gestatten. Mr. Peggotty hatte mir während der Reise nach London etwas gesagt, was mir nicht ganz unerwartet kam. Er wollte nämlich vor allen Dingen Mrs. Steerforth aufsuchen. Da ich mich verpflichtet fühlte, ihm darin beizustehen und zwischen den beiden zu vermitteln, um die Gefühle der Mutter so viel als möglich zu schonen, schrieb ich noch an dem Abend unserer Ankunft an sie. In so schonenden Ausdrücken als möglich teilte ich ihr mit, was er getan und inwieweit ich selbst mitschuldiger war. Ich sagte ihr, der Beschädigte sei ein Mann von sehr niederem Stande, aber von redlichem und bravem Charakter, und dass ich zu hoffen wage, sie werde ihm bei seinem schweren Herzeleid die Zusammenkunft nicht versagen. Ich nannte 2 Uhr Nachmittag als die Stunde unseres Kommens und schickte den Brief durch die erste Frühpost weg. Zur bestimmten Stunde standen wir an der Tür des Hauses, wo ich vor wenig Tagen noch so glücklich gewesen war, wo das Vertrauen und die Wärme meines jugendlichen Herzens sich so offen hingegeben hatten, vor dem Hause, das mir von nun an verschlossen sein sollte und das mir jetzt eine Wüste und eine Ruine war. Littimer zeigte sich nicht. Das angenehme Gesicht, das ich anstatt seiner schon bei meinem letzten Besuch erblickt hatte, erschien auch diesmal auf unser Klingeln und führte uns in den Salon. Dort saß Mrs. Steerforth. Rosa Dartle glitt, als wir eintraten, aus einem anderen Teile des Zimmers zu ihr und stellte sich hinter ihren Stuhl. Ich sah sogleich an dem Gesicht der Mutter, dass er ihr selbst alles gesagt hatte. Es war sehr blass und trug die Spuren einer tieferen Bewegung, als mein Brief in seinem Eindruck, geschwächt von den Zweifeln, welche ihre Liebe ihr eingeben musste, erzeugen konnte. Sie kam mir ihm ähnlicher vor als je, und ich fühlte noch mehr, als sie es sah, dass auch mein Begleiter die Ähnlichkeit bemerkte. Sie saß aufrecht in ihrem Lehnstuhl, stattlich, unbeweglich, leidenschaftslos, als ob sie nichts drücken könnte. Sie sah Mr. Peggotty, als er vor ihr stand, sehr fest an, und er sah sie ebenso fest an. Rosa Dartles scharfer Blick beherrschte uns alle. Einige Augenblicke wurde kein Wort gesprochen. Sie lud Mr. Peggotty mit einem Wink ein, sich zu setzen. Er sagte mit gedämpfter Stimme, »Ich würde es nicht natürlich finden, Madame, mich hier in dem Hause niederzusetzen. Ich will lieber stehen.« Und darauf folgte wieder eine Pause, die sie mit den Worten unterbrach, »Ich weiß zu meinem tiefen Bedauern, was Sie hierher führt. Was verlangen Sie von mir? Was soll ich für Sie tun?« Er nahm den Hut unter den Arm, zog Emmelines Brief aus der Tasche, machte ihn auf und überreichte ihn ihr. »Lesen Sie, Madame, er ist von meiner Nichte.« Sie las ihn in derselben gelassenen Weise, wie es schien, ungerührt von dem Inhalt, und gab ihn zurück. »Wenn er mich als seine Gattin zurückbringt«, sagte Mr. Peggotty und wies mit dem Finger auf die Stelle, »ich will wissen, Madame, ob er sein Wort hält.« »Nein«, sagte sie. »Warum nicht?« sagte Mr. Peggotty. »Es ist unmöglich. Es würde ihm zur Unehre gereichen. Sie müssen wissen, dass sie weit unter seinem Stande ist.« »So erheben Sie sie«, sagte Mr. Peggotty. »Sie hat weder Erziehung noch Bildung. Vielleicht, vielleicht auch nicht«, sagte Mr. Peggotty. »Ich glaube es nicht, Madame, aber ich habe kein Urteil in solchen Sachen. Erziehen Sie sie.« »Da Sie mich nötigen, offener zu sprechen, was ich sehr ungern tue, so muss ich sagen, dass Ihre Familienverbindungen allein schon so etwas unmöglich machen.« »Hören Sie mich, Madame«, erwiderte er langsam und ruhig, »Sie wissen, was es heißt, sein Kind zu lieben. Ich weiß es auch. Wenn sie 100-mal mein Kind wäre, könnte ich sie nicht mehr lieben. Sie wissen nicht, was es heißt, sein Kind zu verlieren. Ich weiß es. Alle Reichtümer der Welt wären mir nicht zu viel, sie zurückzukaufen. Aber retten Sie sie vor der Schande und wir werden ihr nie zur Schande gereichen. Keiner von allen denen, unter denen sie aufgewachsen ist und denen sie so viele Jahre alles in allem war, wird ihr liebes Gesicht wiedersehen. Wir werden uns beruhigen, wenn wir an sie denken können, als ob sie weit, weit weg von uns unter einem anderen Himmel und einer anderen Sonne wäre. Wir werden sie ihrem Gatten und der Sorge für ihre Kleinen vielleicht überlassen und die Zeit erwarten, wo wir alle gleich sind vor Gott. Seine ungeschminkte Beredsamkeit blieb nicht ohne Wirkung. Sie behielt ihr stolzes Wesen noch bei, aber ihre Stimme tönte milder, als sie antwortete: »Ich rechtfertige nichts. Ich mache keine Gegenbeschuldigungen, aber es tut mir leid, wiederholen zu müssen, es ist unmöglich. Eine solche Heirat würde die Zukunft meines Sohnes unwiederbringlich kompromittieren. Nichts ist gewisser, als dass sie nie stattfinden kann und nie stattfinden wird. Wenn ich es auf eine andere Weise wieder gut machen kann...« »Ich sehe das Ebenbild des Gesichts vor mir«, unterbrach sie Mr. Peggotty mit ruhigem, aber flammendem Blick, »das mich angesehen hat in meinem Hause, an meinem Kamin, in meinem Boote, wo nicht...« mit freundlichem Lächeln, während es doch auf Verrat sann, und ich möchte bei dem bloßen Gedanken daran wahnsinnig werden. Wenn das Ebenbild dieses Gesichts nicht zu brennendem Feuer wird, bei dem Gedanken, mir für die Schande und das Verderben meines Kindes Geld anzubieten, so ist es schlimm genug. Ich weiß nicht, da ich eine Dame vor mir habe, was schlimmer ist.« Sie wurde jetzt in einem Augenblick anders. Eine jähe Röte überzog ihr Gesicht und sie sagte heftig, indem sie die Lehne des Stuhls mit ihren Händen packte: »Welche Entschädigung können Sie mir geben, dass Sie eine solche Kluft geöffnet haben zwischen mir und meinem Sohne? Was ist Ihre Liebe gegen die meine? Was ist Ihre Trennung gegen die unsere?« Miss Dartle legte leise die Hand auf ihre Schulter und flüsterte ihr etwas zu, aber sie wollte sie nicht hören. »Nein, Rosa, kein Wort. Er mag hören, was ich ihm zu sagen habe. Mein Sohn, welcher der Zweck meines Lebens war, welchem jeder meiner Gedanken galt, dem ich von Kindheit auf in jedem seiner Wünsche nachgegeben habe, von dem ich nicht getrennt war seit seiner Jugend, läuft jetzt einem elenden Mädchen nach und meidet mich. Er belohnt mein Vertrauen mit systematischer Täuschung ihretwegen und verlässt mich ihretwegen. Für diese tolle Grille die Ansprüche seiner Mutter und seine Pflicht, seine Liebe, seine Achtung, seine Dankbarkeit zu opfern. Ansprüche, die jeder Tag und jede Stunde seines Lebens zu unzerreißbaren Banden hätten befestigen sollen. Ist das keine Verletzung?« Abermals bemühte sich Rosa Dartle, sie zu besänftigen, doch abermals umsonst. »Nicht ein Wort, Rosa, sage ich. Wenn er sein Alles auf den geringfügigsten Gegenstand setzen kann, so kann ich mein Alles auf einen wichtigeren setzen. Er mag mit den Mitteln, die ihm meine Liebe gegeben hat, gehen, wohin er will. Meint er, er werde durch lange Abwesenheit meinen Sinn ändern? Dann muss er seine Mutter sehr wenig kennen. Wenn er jetzt seine Grille fallen lässt, so soll er mir willkommen sein. Tut er es jetzt nicht, so soll er lebend oder sterbend nie in meine Nähe kommen, solange ich meine Hand abwehrend bewegen kann, wenn er sich nicht von ihr losgesagt hat und mich demütig um Verzeihung bittet. Das ist mein Recht. Das verlange ich von ihm. Das trennt uns jetzt voneinander. Und ist es keine Verletzung?« setzte sie hinzu und sah Mr. Peggotty mit demselben stolzen, harten Blick wie vorhin an. Als ich die Mutter diese Worte sprechen hörte und sah, da war es mir, als ob ich den Sohn selbst hörte und sähe. Seinen ganzen trotzigen, selbstwilligen Charakter sah ich in ihr. Soweit ich seine irregeleitete Energie verstanden hatte, verstand ich auch jetzt ihren Charakter und sah, dass er in seinen kräftigsten Eigenheiten derselbe war. Sie bemerkte jetzt zu mir gewendet, so gezwungen wie vorhin, dass es nutzlos sei, mehr zu hören oder mehr zu sagen, und dass sie den Besuch beendigt zu sehen wünschte. Sie stand würdevoll auf, um das Zimmer zu verlassen, als Mr. Peggotty sie bedeutete, dies sei nicht nötig. »Fürchten Sie nicht, dass ich Ihnen noch länger beschwerlich fallen werde, denn ich habe weiter nichts zu sagen«, bemerkte er und wendete sich der Tür zu. »Ich kam ohne Hoffnung hierher und nehme keine Hoffnung mit fort. Ich habe getan, was ich für meine Schuldigkeit hielt, aber ich habe keinen Erfolg von meinem Hiersein erwartet. Dieses Haus ist für mich und die meinigen zu unheilvoll gewesen, als dass ich vernünftigerweise etwas anderes erwarten könnte.« So verabschiedeten wir uns, und sie blieb, ein Bild von adligem Wesen und schönem Ansehen, neben ihrem Stuhle stehen. Um hinauszukommen, hatten wir über einen gepflasterten Vorhof mit gläsernen Wänden und gläsernem Dach von Reben umlaubt zu gehen. Der Tag war schön, und die nach dem Garten führende Glastür stand offen. Als wir dicht daran vorbeigingen, trat Rosa Dartle mit geräuschlosem Schritt herein und sprach zu mir, »Ein schöner Einfall, diesen Menschen herzubringen«, sagte sie. Eines so konzentrierten Ausdrucks von Wut und Verachtung, wie er ihr Gesicht verdunkelte und in ihren schwarzen Augen flammte, hätte ich sie nicht für fähig gehalten. Wie immer, wenn sie aufgeregt war, trat die alte Narbe auffällig hervor. Als ich das früher bemerkte Zucken auch jetzt wieder gewahr wurde, erhob sie die Hand und schlug darauf. »Eine schöne Person, um sich ihrer als Advokat anzunehmen. Sie sind mir ein echter Mann«, sagte sie. »Miss Dartle«, erwiderte ich, »Sie können nicht so ungerecht sein, mir die Schuld beizumessen.« »Warum sehen Sie Zwietracht zwischen diese beiden Wahnsinnigen?«, gab sie zur Antwort. »Wissen Sie nicht, dass Sie beide durch Ihren Eigenwillen und Ihren Stolz wahnsinnig sind?« »Ist das meine Schuld?«, erwiderte ich. »Es ist Ihre Schuld«, antwortete sie. »Warum bringen Sie diesen Menschen hierher?« »Er ist auf das Tiefste verletzt, Miss Dartle«, entgegnete ich. »Sie wissen es vielleicht nicht.« »Ich weiß, dass James Steerforth«, sagte sie und legte die Hand auf den Busen, als wollte sie einen darin brausenden Sturm niederhalten, »ein falsches, verderbtes und verräterisches Herz hat. Aber was geht mich dieser Mensch und dieses gemeine Mädchen an?« »Miss Dartle«, sagte ich jetzt, »Sie verschlimmern Ihre Beleidigung noch. Es ist jetzt schon genug. Ich will nur noch das eine zum Abschied sagen, dass Sie ihm sehr Unrecht tun.« »Ich tue ihm kein Unrecht«, sagte sie. »Es sind schlechte, unwürdige Menschen. Ich wollte, ich könnte sie auspeitschen lassen.« Mr. Peggotty ging, ohne ein Wort zu sagen, an ihr vorüber und zur Tür heraus. »Oh, pfui, Miss Dartle, pfui«, sagte ich entrüstet. »Wie können Sie seinen unverdienten Schmerz so mit Füßen treten?« »Ich möchte Sie alle mit Füßen treten«, gab sie zur Antwort. »Ich wollte, ich könnte sein Haus niederreißen lassen. Ich möchte Sie brandmarken lassen auf der Stirn, Sie in Lumpen kleiden und Sie auf die Straße hinauswerfen, dass Sie verhungert. Wenn ich über Sie zu urteilen hätte, so müsste das geschehen. Ich selbst würde es tun. Ich verabscheue Sie. Wenn ich ihr jemals Ihre Schande vorwerfen könnte, würde ich es tun, wo es wäre. Wenn ich sie zu Tode hetzen könnte, würde ich es tun. Und wenn ein Wort des Trostes ihr eine Erquickung in ihrer Sterbestunde wäre und ich allein könnte es sagen, ich würde es nicht tun, und wenn es mir das Leben kostete.« Die Worte allein geben nur einen schwachen Begriff von der Leidenschaft, welche sie erfüllte und die sich in ihrer ganzen Gestalt und ihrer gedämpften Stimme erkennbar machte. Ich habe die Leidenschaften unter vielerlei Gestalten gesehen, aber noch nie in dieser. Als ich Mr. Peggotty wieder einholte, ging er langsam und nachdenklich die Straße entlang. Als ich ihn erreichte, sagte er mir, er gedenke jetzt, da er das getan, was er sich in London vorgenommen, heute Abend noch seine Reise anzutreten. Ich frug ihn, wohin er gehen wolle. Er antwortete nur, ich will meine Nichte suchen. Wir gingen in unsere bescheidene Wohnung zurück und dort fand ich Gelegenheit, Peggotty zu erzählen, was er zu mir gesagt. Sie wusste von seinem Reiseziel nicht mehr als ich, aber sie glaubte, er habe schon einen festen Plan im Sinne. Ich wollte ihn unter solchen Umständen nicht verlassen und wir aßen alle drei eine Beefsteak-Pastete, eines der vielen guten Dinge, durch welche sich Peggotty auszeichnete und die, wie ich mich noch recht wohl erinnere, gar merkwürdig durch ein Duftgemenge von Tee, Kaffee, Butter, Speck, Käse, frischem Brot, Holz, Lichtern und ähnlichen Gegenständen aus dem kleinen Kram unten gewürzt war. Nach dem Essen saßen wir ein paar Stunden am Fenster, ohne viel zu reden, und dann stand Mr. Peggotty auf, holte seinen wachsleinwandenen Reisesack und seinen derben Stock herbei und legte sie auf den Tisch. Er nahm aus dem Barvorrat seiner Schwester eine kleine Summe als Abschlag auf seine Erbschaft an, so klein, dass sie meines Erachtens kaum auf einen Monat reichen konnte. Er versprach mir zu schreiben, wenn ihm etwas zustieße, und er warf den Reisesack über den Rücken, nahm Hut und Stock und sagte uns beiden, lebe wohl. »Gott segne dich, meine gute Alte«, sagte er und umarmte Peggotty. »Und Sie auch, Master Davy«, setzte er hinzu, indem er mir die Hand schüttelte. »Ich werde Sie suchen in der Nähe und in der Ferne. Wenn sie zurückkehren sollte, während ich abwesend bin, aber ach, das wird wohl nicht der Fall sein. Oder wenn ich sie zurückbringen sollte, dann werde ich mit ihr leben und sterben, wo ihr niemand Vorwürfe machen kann. Wenn mir etwas zustoßen sollte, so vergesst nicht, dass meine letzten Worte für sie waren. Meine unveränderte Liebe ist immer noch bei meinem teuren Kinde und ich verzeihe ihr.« Er sagte dies feierlich und mit entblößtem Kopfe. Dann setzte er den Hut auf und ging die Treppe hinab und fort. Wir begleiteten ihn bis an die Tür. Es war ein warmer, staubiger Abend, gerade zu der Stunde, wo in der großen Verkehrsstraße, in welche das Nebengässchen mündete, eine vorübergehende Stille in dem ewigen Rauschen der Schritte auf dem Pflaster eintrat und die Sonne schien hell und abendlich glänzend. Er wendete allein um die Ecke unserer schattigen Straße in ein Lichtmeer, in welchem wir ihn verloren. Selten kam später diese Abendstunde, selten wachte ich auf in der Nacht, selten sah ich hinauf zum Monde und zu den Sternen oder lauschte auf den rauschenden Regen oder den brausenden Wind, wo ich nicht an diese einsame Gestalt auf ihrem mühevollen Pilgerpfade und die Worte dachte: »Ich werde sie suchen in der Nähe und in der Ferne. Wenn sie zurückkommen sollte, während ich abwesend bin, aber ach, das wird wohl nicht der Fall sein. Oder wenn ich sie zurückbringen sollte, dann werde ich mit ihr leben und sterben, wo ihr niemand Vorwürfe machen kann. Wenn mir etwas zustoßen sollte, so vergesst nicht, dass meine letzten Worte für sie waren. Meine unveränderte Liebe ist immer noch bei meinem teuren Kinde und ich verzeihe ihr.« Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 9. Januar 2025.